Erster, du bist schön, meine Freundin. Du bist sehr schön. Deine Augen sind wie Tauben. Sie sind hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie Ziegen. Sie ruhen am Berg Gilead. Zweiter, deine Zähne sind wie weiße Schafe. Sie kommen aus dem Wasser. Alle Schafe haben Zwillinge. Keines ist unfruchtbar. Dritter, deine Lippen sind rot wie ein Faden. Dein Mund ist schön. Deine Schläfe ist wie ein Granatapfel. Man sieht sie hinter deinem Schleier. Vierter, dein Hals ist wie der Turm von David. Er ist stark gebaut. Viele Schilde hängen daran. Es sind Schilde von Helden. Fünfter, deine Brüste sind wie zwei junge Rehe. Sie sind Zwillinge. Sie fressen zwischen den Lilien. Sechster, bis der Tag kühl wird. Bis die Schatten gehen. Ich will zum Balsamberg gehen. Ich will zum Weihrauchhügel gehen. Siebter, alles an dir ist schön, meine Freundin. Du hast keinen Fehler. Achter, komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir. Komm vom Berg Amana herunter. Komm vom Berg Senir und Hermon. Komm von den Orten der Löwen. Komm von den Bergen der Panther. Neunter, du hast mein Herz geraubt, meine Schwester Braut. Ein Blick von dir hat mein Herz geraubt. Eine Kette an deinem Hals hat mein Herz geraubt. Zehnter, deine Liebe ist sehr süß, meine Schwester Braut. Deine Liebe ist besser als Wein. Der Duft deiner Salben ist besser als alle Düfte. Elfter, deine Lippen tropfen Honig, Braut. Deine Zunge hat Honig und Milch. Deine Kleider riechen wie der Libanon. Zwölfter, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten. Sie ist eine verschlossene Quelle. Sie ist ein versiegelter Brunnen. Dreizehnter, dein Garten hat Granatapfelbäume. Sie haben gute Früchte. Er hat auch Zypernblumen und Narden. Vierzehnter, es gibt Narde und Krokus. Es gibt Kalmus und Zimt. Es gibt viele Weihrauchsträucher. Es gibt Balsam und Aloe. Es gibt viele gute Gewürze. Fünfzehnter, du bist eine Quelle im Garten. Du bist ein Brunnen mit frischem Wasser. Du bist wie Bäche vom Libanon. Sechzehnter, komm, Nordwind. Komm, Südwind. Weht durch meinen Garten. Lass den guten Duft strömen. Mein Geliebter soll in seinen Garten kommen. Er soll die guten Früchte essen.